faust der tragödie zweiter teil von johann wolfgang von goethe dritter akt vor dem palaste des menelas zu sparta chorführerin die königin stehet sinnend an der seite hier die mädchen welken gleich gemähtem wiesengras mir aber deucht der ältesten heiliger pflicht gemäß mit dir das wort zu wechseln ururälteste du bist erfahren weise scheinst uns gut gesinnt obschon verkennend hirnlos diese schar dich traf drum sage was du möglich noch von rettung weißt vor kyas ist leicht gesagt von der königin hängt allein es ab sich selbst zu erhalten euch zugaben auch mit ihr entschlossenheit ist nöthig und die behendeste chor ehrenwürdigste der parzen weiseste sibylle du halt gesperrt die goldne schere dann verkünd uns tag und heil denn wir fühlen schon im schweben schwanken baumeln unergötzlich unsre gliederchen die lieber erst im tanze sich ergötzten ruhten drauf an liebchens brust helena laß diese bangen schmerz empfind ich keine furcht doch kennst du rettung dankbar sei sie anerkannt dem klugen weitumsichtigen zeigt fürwahr sich oft unmögliches noch als möglich sprich und sag es an chor sprich und sage sag uns eilig wie entrinnen wir den grausen garst'gen schlingen die bedrohlich als die schlechtesten Geschmeide sich um unsere Hälse ziehen. Vorempfinden wir's, die Armen zum Entatmen, zum Ersticken, wenn du, Rea, aller Götter, hohe Mutter, dich nicht erbarmst. Phorkyas, habt ihr Geduld, des Vortrags lang gedehnten Zug still anzuhören? Mancherlei Geschichten sind's. Chor. Geduld genug, zuhörend leben wir indes. Phorkyas. Dem, der zu Hause verharrend edeln Schatz bewahrt und hoher Wohnung Mauern auszukitten weiß, wie auch das Dach zu sichern vor des Regens Drang, dem wird es wohlgehen lange Lebenstage durch. Wer aber seiner Schwelle heilige Richte leicht mit flüchtigen Sohlen überschreitet freventlich, der findet wiederkehrend wohl den alten Platz, doch umgeändert alles, wo nicht gar zerstört. Helena, wozu dergleichen wohlbekannte Sprüche hier? Du willst erzählen, rege nicht an Verdrießliches. Phorkyas, geschichtlich ist es, ist ein Vorwurf keineswegs. Raubschiffend ruderte Menelas von Bucht zu Bucht, Gestad und Inseln, alles streift er feindlich an, mit beute wiederkehrend wie sie drinnen starrt. Vor Ilios verbracht er langer jahre 10. Zur heimfahrt aber weiß ich nicht, wie viel es war. Allein wie steht es hier am platz um Tyndareos erhabnes haus? Wie steht es mit dem reich umher? Helena, ist dir denn so das Schelten gänzlich einverleibt, daß ohne tadeln du keine Lippe regen kannst? Vor Kyas, so viele Jahre stand verlassen das Talgebirg, das hinter Sparta nordwärts in die Höhe steigt. Tygetos im Rücken, wo als muntrer Bach herab Eurotas rollt und dann durch unser Tal an Rohren breit hinfließend eure Schwäne nährt. Dort hinten still im Gebirgtal hat ein kühn Geschlecht sich angesiedelt, dringend aus cimmerscher Nacht. Und unersteiglich feste Burg sich aufgetürmt, von da sie Land und Leute placken, wie's behagt. Helena, das konnten sie vollführen? Ganz unmöglich scheint's. Vor Kyas, sie hatten Zeit, vielleicht an 20 Jahre sind's. Helena, ist einer Herr? Sind's Räuber viel? Verbündete? Vor Kyas, nicht Räuber sind es, einer aber ist der Herr. Ich schelt ihn nicht, und wenn er schon mich heimgesucht. Wohl konnt er alles nehmen, doch begnügt er sich mit wenigen Freigeschenken, nannt er's, nicht Tribut. Helena, wie sieht er aus? Vor Kyas, nicht übel, mir gefällt er schon. Es ist ein muntrer, kecker, wohlgebildeter, wie unter Griechen wenig, ein verständiger Mann. Man schilt das Volk Barbaren, doch ich dächte nicht, daß grausam einer wäre, wie vor Ilios gar mancher Held sich menschenfresserisch erwies. Ich acht auf seine Großheit, ihm vertraut ich mich, und seine Burg, die solltet ihr mit Augen sehn. Das ist was andres gegen plumpes Mauerwerk, daß eure Väter mir nichts, dir nichts aufgewälzt. Zyklopisch wie Zyklopen rohen Stein sogleich auf rohe Steine stürzend. Dort hingegen, dort ist alles senk und waagerecht und regelhaft. Von außen schaut sie, Himmel an, sie strebt empor, so starr, so wohl in Fugen, spiegelglatt wie Stahl. Zu klettern hier, ja selbst der Gedanke gleitet ab. Und innen großer Höfe Raum gelasse, rings mit Baulichkeit umgeben, aller Art und Zweck. Da seht ihr Säulen, Säulchen, Bogen, Bögelchen, Altane, Galerien, zu schauen aus und ein und Wappen. Chor, was sind Wappen? Vor Kyas, Ajax führte ja geschlungne Schlang im Schilde, wie ihr selbst gesehen, die 7 dort vor Theben trugen Bildnerein, ein jeder auf seinem Schilde, reich bedeutungsvoll. Da sah man Mond und Stern am nächtigen Himmelsraum, auch Göttin Held und leiter schwerter fackeln auch und was bedrängliches guten städten grimmig droht ein solch gebilde führt auch unsre heldenschar von ihren ururahnen her in farbenglanz da seht ihr löwen adler klau und schnabel auch dann büffelhörner flügel rosen pfauenschweif auch streifen gold und schwarz und silbern blau und rot dergleichen hängt in sälen reih an reihe fort in sälen grenzenlosen wie die welt so weit da könnt ihr tanzen chor sage gibt's auch tänzer da vor kyas die besten goldgelockte frische bubenschar die duften jugend paris duftete einzig so als er der königin zu nahe kam helena du fällst ganz aus der rolle sage mir das letzte wort vor kyas du sprichst das letzte sagst mit ernst vernehmlich ja sogleich umgeb ich dich mit jener burg chor o sprich das kurze wort und rette dich und uns zugleich helena wie sollt ich fürchten daß der könig menelas so grausam sich verginge mich zu schädigen vor kyas hast du vergessen wie er deinen deiphobus des todgekämpften paares bruder unerhört verstümmelte der starrsinnig witwe dich erstritt und glücklich kebste nas und ohren schnitt er ab und stümmelte mehr so greuel war es anzuschaun helena das tat er jenem meinetwegen tat er das vor kyas um jenes willen wird er dir das gleiche tun unteilbar ist die schönheit der sie ganz besaß zerstört sie lieber fluchend jedem teilbesitz trompeten in der ferne der chor fährt zusammen wie scharf der trompete schmettern ohr und eingeweiht zerreißend anfaßt also krallt sich eifersucht im busen fest des mannes der das nie vergißt was einst er besaß und nun verlor nicht mehr besitzt chor hörst du nicht die hörner schallen siehst der waffen blitze nicht vor kyas sei willkommen herr und könig gerne geb ich rechenschaft chor aber wir vor kyas ihr wisst es deutlich seht vor augen ihren tod merkt den eurigen da drinne nein zu helfen ist euch nicht pause helena ich sann mir aus das nächste was ich wagen darf ein widerdämon bist du das empfind ich wohl und fürchte gutes wendest du zum bösen um vor allem aber folgen will ich dir zur burg das andre weiß ich was die königin dabei in tiefem busen geheimnisvoll verbergen mag sei jedem unzugänglich alte geh voran chor o wie gern gehen wir hin eilenden fußes hinter uns tod vor uns abermals ragender feste unzugängliche mauer schütze sie eben so gut eben wie ilios burg die doch endlich nur niederträchtiger list erlag nebel verbreiten sich umhüllen den hintergrund auch die nähe nach belieben wie aber wie schwestern schaut euch um war es nicht heitrer tag nebel schwanken streifig empor aus europas heil'ger flut schon entschwand das liebliche schilfumkränzte gestad dem blick auch die frei zierlich stolz sanft hingleitenden schwäne in gesell'ger schwimmlust seh ich ach nicht mehr doch aber doch tönen hör ich sie tönen fern heiseren ton todverkündenden sagen sie ach daß uns er nur nicht auch statt verheißner rettung heil untergang verkünde zuletzt uns den schwangleichen lang schönweißhalsigen und ach unsrer schwanerzeugten weh uns wehe weh alles deckte sich schon rings mit nebel umher sehen wir doch einander nicht was geschieht gehen wir schweben wir nur trippelnden schrittes am boden hin siehst du nichts schwebt nicht etwa gar hermes voran blinkt nicht der goldne stab heischend gebietend uns wieder zurück zu dem unerfreulichen grautagenden ungreifbarer gebilde vollen überfüllten ewig leeren hades ja auf einmal wird es düster ohne glanz entschwebt der nebel dunkelgräulich mauerbräunlich mauern stellen sich dem blicke freiem blicke starr entgegen ist's ein hof ist's tiefe grube schauerlich in jedem falle schwestern ach wir sind gefangen so gefangen wie nur je innerer burghof umgeben von reichen phantastischen gebäuden des mittelalters chorführerin vorschnell und töricht echt wahrhaftes weibsgebild vom augenblick abhängig spiel der witterung des glücks und unglücks keins von beiden wisst ihr je zu bestehn mit gleichmut eine widerspricht ja stets der andern heftig überquer die andern ihr in freud und schmerz nur heult und lacht ihr gleichen tons nun schweigt und wartet horchend was die herrscherin hochsinnig hier beschließen mag für sich und uns helena wo bist du pythonissa heiße wie du magst aus diesen gewölben tritt hervor der düstern burg gingst etwa du dem wunderbaren heldenherrn mich anzukündigen wohlempfang bereitend mir so habe dank und führe schnell mich ein zu ihm beschluß der irrfahrt wünsch ich ruhe wünsch ich nur chorführerin vergebens blickst du königin allseits um dich her verschwunden ist das leidige bild verblieb vielleicht im nebel dort aus dessen busen wir hierher ich weiß nicht wie gekommen schnell und sonder schritt vielleicht auch irrt sie zweifelhaft im labyrinth der wundersam aus vielen eins gewordnen burg den herrn erfragend fürstlicher hochbegrüßung halb doch sie dort oben regt in menge sich allbereits in galerien am fenster in portalen rasch sich hin und her bewegend viele dienerschaft vornehm willkommnen gastempfang verkündet es chor auf geht mir das herz o seht nur dahin wie so sittig herab mit verweilendem tritt jungholdeste schaar anständig bewegt den geregelten zug wie auf wessen befehl nur erscheinen gereiht und gebildet so früh von jünglingsknaben das herrliche volk was bewundre ich zumeist ist es zierlicher gang etwa des haupts lockhaar um die blendende stirn etwa der wänglein paar wie die pfirsiche rot und eben auch so weichwollig beflaumt gern biss ich hinein doch ich schaudre davor denn in ähnlichem fall da erfüllte der mund sich gräßlich zu sagen mit asche aber die schönsten sie kommen daher was tragen sie nur stufen zum thron teppich und sitz umhang und zeltartigen schmuck über wald er wolkenkränze bildend unserer königin haupt denn schon bestieg sie eingeladen herrlichen fühl tretet heran stufe für stufe reihet euch ernst würdig o würdig dreifach würdig sei gesegnet ein solcher empfang alles vom chor ausgesprochene geschieht nach und nach faust erscheint nachdem knaben und knappen in langem zug herabgestiegen oben an der treppe in ritterlicher hofkleidung des mittelalters und kommt langsam würdig herunter chorführerin ihn aufmerksam beschauend wenn diesem nicht die götter wie sie öfter tun für wenige zeit nur wundernswürdige gestalt erhabenen anstand liebenswerte gegenwart vorübergänglich liehen wird ihm jedesmal was er beginnt gelingen sei's in männerschlacht so auch im kleinen kriege mit den schönsten frauen er ist fürwahr gar vielen andern vorzuziehn die ich doch auch als hochgeschätzt mit augen sah mit langsam ernstem ehrfurchtsvoll gehaltnem schritt seh ich den fürsten wende dich o königin faust herantretend einen gefesselten zur seite statt feierlichsten grußes wie sich ziemte statt ehrfurchtsvollem willkomm bring ich dir in ketten hart geschlossen solchen knecht der pflicht verfehlend mir die pflicht entwand hier kniee nieder dieser höchsten frau bekenntnis abzulegen deiner schuld dies ist erhabne herrscherin der mann mit seltnem augenblitz vom hohen turm umherzuschaun bestellt dort himmelsraum und erdenbreite scharf zu überspähn was etwa da und dort sich melden mag vom hügelkreis ins tal zur festen burg sich regen mag der herden woge sei's ein heereszug vielleicht wir schützen jene begegnen diesem heute welch versäumnis du kömmst heran er meldet's nicht verfehlt ist ehrenvollster schuldigster empfang so hohen gastes freventlich verwirkt das leben hat er läge schon im blut verdienten todes doch nur du allein bestrafst begnadigst wie dir's wohl gefällt helena so hohe würde wie du sie vergönnst als richterin als herrscherin und wär's versuchend nur wie ich vermuten darf so üb ich nun des richters erste pflicht beschuldigte zu hören rede denn lynceus turmwächter laß mich knien laß mich schauen laß mich sterben laß mich leben denn schon bin ich hingegeben dieser gottgegebenen frauen harrend auf des morgens wonne östlich spähend ihren lauf ging auf einmal mir die sonne wunderbar im süden auf zog den blick nach jener seite statt der schluchten statt der höhn statt der erd und himmelsweite sie die einzige zu spähn augenstrahl ist mir verliehen wie dem luchs auf höchstem baum doch nun mußt ich mich bemühen wie aus tiefem düsterm traum wüßt ich irgend mich zu finden zinne turm geschloßnes tor nebel schwanken nebel schwinden solche göttin tritt hervor aug und brust ihr zugewendet sog ich an den milden glanz diese schönheit wie sie blendet blendete mich armen ganz ich vergaß des wächters pflichten völlig das beschworne horn drohe nur mich zu vernichten schönheit bändigt allen zorn helena das übel das ich brachte darf ich nicht bestrafen wehe mir welch streng geschick verfolgt mich überall der männer busen so zu betören daß sie weder sich noch sonst ein würdiges verschonten raubend jetzt verführend fechtend hin und her entrückend halbgötter helden götter ja dämonen sie führten mich im irren her und hin einfach die welt verwirrt ich doppelt mehr nun dreifach vierfach bring ich not auf not entferne diesen guten laß ihn frei den gottbetörten treffe keine schmach faust erstaunt o königin seh ich zugleich die sicher treffende hier den getroffnen ich seh den bogen der den pfeil entsandt verwundet jenen pfeile folgen pfeilen mich treffend allwärts ahn ich überquer gefiedert schwirrend sie in burg und raum was bin ich nun auf einmal machst du mir rebellisch die getreusten, meine mauern unsicher. Also fürcht ich schon mein heer gehorcht der siegend unbesiegten frau. Was bleibt mir übrig, als mich selbst und alles im wahn das meine dir anheim zu geben? Zu deinen füßen laß mich frei und treu dich, herrin, anerkennen, die sogleich auftretend sich besitz und thron erwarb. Lynceus mit einer Kiste und Männer, die ihm andre nachtragen. Du siehst mich, Königin, zurück. Der Reiche bettelt einen Blick. Er sieht dich an und fühlt sogleich sich bettelarm und fürstenreich. Was war ich erst? Was bin ich nun? Was ist zu wollen, was zu tun, was hilft der Augen schärfster Blitz? Er prallt zurück an deinem Sitz. Von Osten kamen wir heran, und um den Westen war's getan. Ein lang und breites Volksgewicht, der Erste wusste vom Letzten nicht. Der Erste fiel, der Zweite stand, des Dritten Lanze war zur Hand. Ein jeder hundertfach gestärkt, erschlagne tausend unbemerkt. Wir drängten fort, wir stürmten fort, wir waren Herrn von Ort zu Ort. Und wo ich herrisch heut befahl, ein anderer Morgen raubt und stahl. Wir schauten, eilig war die Schau, der griff die allerschönste Frau, der griff den Stier von festem Tritt, die Pferde mussten alle mit. Ich aber liebte zu erspähn das Seltenste, was man gesehn. Und was ein anderer auch besaß, das war für mich gedörrtes Gras. Den Schätzen war ich auf der Spur, den scharfen Blicken folgt ich nur. In allen Taschen blickt ich ein, durchsichtig war mir jeder Schrein. Und Haufen Goldes waren mein, am herrlichsten der Edelstein. Nur der Smaragd allein verdient, dass er an deinem Herzen grünt. Nun schwanke zwischen Ohr und Mund das Tropfenei aus Meeresgrund. Rubinen werden gar verscheucht, das Wangenrot sie niederbleicht. Und so den allergrößten Schatz versetz ich hier auf deinen Platz. Zu deinen Füßen sei gebracht die Ernte mancher blut'gen Schlacht. So viele Kisten schlepp ich her, der Eisenkisten hab ich mehr. Erlaube mich auf deiner Bahn und Schatzgewölbe füll ich an. Denn du bestiegest kaum den Thron, so neigen schon, so beugen schon Verstand und Reichtum und Gewalt sich vor der einzigen Gestalt. Das alles hielt ich fest und mein, nun aber lose wird es dein. Ich glaubt es würdig, hoch und bar, nun seh ich, dass es nichtig war. Verschwunden ist, was ich besaß, ein abgemähtes, welkes Gras. O, gib mit einem heitern Blick ihm seinen ganzen Wert zurück. Faust. entferne schnell die kühn erworbne last, zwar nicht getadelt, aber unbelohnt. Schon ist ihr alles eigen, was die burg im schoß verbirgt. Besondres ihr zu bieten ist unnütz. Geh und häufe schatz auf schatz geordnet an. Der ungesehnen pracht erhabnes bild stell auf. Lass die gewölbe wie frische himmel blinken. Paradiese von lebelosem leben richte zu. Voreilend ihren tritten lass beblümt an teppiche sich wälzen. Ihrem tritt begegne sanfter Boden, ihrem Blick nur göttliche, nicht blendend, höchster Glanz. Lynceus, schwach ist, was der Herr befiehlt, tut's der Diener, es ist gespielt. Herrscht doch über Gut und Blut dieser Schönheit Übermut. Schon das ganze Heer ist zahm, alle Schwerter stumpf und lahm, vor der herrlichen Gestalt selbst die Sonne matt und kalt, vor dem Reichtum des Gesichts alles leer und alles nichts. Ab. Helena zu Faust. Ich wünsche, dich zu sprechen, doch herauf an meine Seite komm. Der leere Platz beruft den Herrn und sichert mir den meinen. Faust. Erst kniend lass die treue Widmung dir gefallen, hohe Frau, die Hand, die mich an deine Seite hebt, lass mich sie küssen. Bestärke mich als Mitregenten deines grenzunbewussten Reichs. Gewinne dir, Verehrer, Diener, Wächter, all in einem. Helena. Vielfache Wunder seh ich, hör ich an. Erstaunen trifft mich, fragen möcht ich viel. Doch wünscht ich Unterricht, warum die Rede des Manns mir seltsam klang, seltsam und freundlich. Ein Ton scheint sich dem andern zu bequemen und hat ein Wort zum Ohre sich gesellt, ein anderes kommt, dem ersten lieb zu kosen. Faust. Gefällt dir schon die Sprechart unserer Völker, oh, so gewiss entzückt auch der Gesang, befriedigt Ohr und Sinn im tiefsten Grunde. Doch ist am sichersten, wir üben's gleich, die Wechselrede lockt es, ruft's hervor. Helena, so sage denn, wie sprech ich auch so schön? Faust. Das ist gar leicht, es muß vom Herzen gehn, und wenn die Brust von Sehnsucht überfließt, man sieht sich um und fragt. Helena, wer mitgenießt? Faust. Nun schaut der Geist nicht vorwärts, nicht zurück, die Gegenwart allein, Helena, ist unser Glück. Faust. Schatz ist sie, Hochgewinn, Besitz und Pfand, Bestätigung, wer gibt sie? Helena, meine Hand. Chor. Wer verdächt es unserer Fürstin, gönnet sie dem Herrn der Burg freundliches Erzeigen? Denn gesteht, sämtliche sind wir, ja, Gefangene, wie schon öfter, seit dem schmählichen Untergang Ilios und der ängstlich labyrinthischen Kummerfahrt. fraun gewöhnt an männerliebe wählerinnen sind sie nicht aber kennerinnen und wie goldlockigen hirten vielleicht schwarzborstigen faunen wie es bringt die gelegenheit über die schwellenden glieder voll erteilen sie gleiches recht nah und näher sitzen sie schon an einander gelehnet schulter an schulter knie an knie hand in hand wiegen sie sich über des throns aufgepolsterter herrlichkeit nicht versagt sich die majestät heimlicher freuden vor den augen des volkes übermütiges offenbarsein helena ich fühle mich so fern und doch so nah und sage nur zu gern da bin ich da faust ich athme kaum mir zittert stockt das wort es ist ein traum verschwunden tag und ort helena ich scheine mir verlebt und doch so neu in dich verwebt dem unbekannten treu faust durchgrüble nicht das einzigste geschick dasein ist pflicht und wär's ein augenblick vor kyas heftig eintretend buchstabiert in liebesfibeln tändelnd grübelt nur am liebeln müßig liebelt fort im grübeln doch dazu ist keine zeit fühlt ihr nicht ein dumpfes wettern hört nur die trompete schmettern das verderben ist nicht weit menelas mit volkeswogen kommt auf euch herangezogen rüstet euch zu herbem streit von der siegerschar umwimmelt wie deiphobus verstümmelt büßest du das fraun geleit bammelt erst die leichte ware dieser gleich ist am altare neu geschliffnes beil bereit faust verwegne störung widerwärtig dringt sie ein auch nicht in gefahren mag ich sinnlos ungestüm den schönsten boten unglücksbotschaft häßlicht ihn du häßlichste gar nur schlimme botschaft bringst du gern doch diesmal soll dir's nicht geraten leeres hauchs erschüttre du die lüfte hier ist nicht gefahr und selbst gefahr erschiene nur als eitles dräun signale explosionen von den türmen trompeten und zinken kriegerische musik durchmarsch gewaltiger heereskraft nein gleich sollst du versammelt schauen der helden ungetrennten kreis nur der verdient die gunst der frauen der kräftigst sie zu schützen weiß zu den heerführern die sich von den kolonnen absondern und herantreten mit angehaltnem stillen wüten das euch gewiß den sieg verschafft ihr nordens jugendliche blüten ihr ostens blumenreiche kraft in stahl gehüllt vom strahl umwittert die schar die reich um reich zerbrach sie treten auf die erde schüttert sie schreiten fort es donnert nach. An Pylos traten wir zu lande, der alte Nestor ist nicht mehr, und alle kleinen königsbande zersprengt das ungebundne heer. Drängt ungesäumt von diesen Mauern jetzt Menelas dem Meer zurück. Dort irren mag er, Rauben lauern, ihm war es Neigung und Geschick. Herzoge, soll ich euch begrüßen, gebietet Spartas Königin. Nun legt ihr Berg und Tal zu Füßen, und euer sei des Reichs Gewinn. Germane du, Korinthus Buchten, verteidige mit Wall und Schutz. Achaia dann mit 100 Schluchten empfehl ich, Gothe, deinem Trutz. Nach Elis ziehn der Franken Heere, Messene sei der Sachsen los, Normanne reinige die Meere, und Argolis erschaff er groß. Dann wird ein jeder häuslich wohnen, nach außen richten Kraft und Blitz, doch Sparta soll euch überthronen, der Königin verjährter Sitz. Alleinzeln sieht sie euch genießen des Landes, dem kein Wohl gebricht. Ihr sucht getrost zu ihren Füßen Bestätigung und Recht und Licht. Faust steigt herab, die Fürsten schließen einen Kreis um ihn, Befehl und Anordnung näher zu vernehmen. Chor. Wer die Schönste für sich begehrt, tüchtig vor allen Dingen, seh er nach Waffen weise sich um. Schmeichelnd wohl gewann er sich, was auf Erden das Höchste, aber ruhig besitzt er's nicht. Schmeichler listig entschmeicheln sie ihm, Räuber kühnlich entreißen sie ihm, dieses zu hindern sei er bedacht. Unsern Fürsten lob ich drum, schätzt ihn höher vor andern, wie er so tapfer klug sich verband, daß die Starken gehorchend stehn, jedes Winkes gewärtig, seinen Befehl vollziehn sie treu, jeder selbst sich zu eignem Nutz, wie dem Herrscher zum lohnenden Dank, beiden zu höchlichem Ruhmesgewinn. Denn wer entreißet sie jetzt dem gewaltigen Besitzer? Ihm gehört sie, ihm sei sie gegönnt, doppelt von uns gegönnt, die er samt ihr zugleich innen mit sicherster Mauer, außen mit mächtigstem Heer umgab. Ende von dritter Akt vor dem Palaste des Menelas zu Sparta, Teil 2.